Christian Kehrt. Was? Der Rapper da, der hat mir ein Album ausgebracht. Wer? Den Geschisser. Echt? Den Neichen, den Lockstrip? Oder wer? Ja, so heißt's. Ei. Ich hab gedacht. Ja, ich glaub, sie sind eh scheiße. Ja, na, hören wir's uns an. Das ist das Album, der Anfang von Lockstrip. Wenn du auf Mods bist, weißt du, das ist Bots, Bitch. Aus Rap mit Niveau, das wird es immer sein. Euer Ego ist zu klein, geht es denn noch schlimmer? Nein, Österreich, Leute fordern eine Crew, fantastisch. Verbotene Liebe, Double B, rappen sarkastisch. Brauchst du was? Komm zu mir, ich hab Gras, das brennt. Wir machen Rap, Motherfucker. Bist du Arschloch, rennst. Fans sagen uns, diese Beats sind da vorhin. Zwei Styles, diesmal am Mic. Zu zweit, ich seh eure Nein. Rappen so tight, so wie Rappers Delight. Pioniere der Zeit. Rappen schon seit vielen Jahren, viel erfahren, viel getan, viel gezahlt, das Ziel war klar, es ist wahr, jetzt sind wir Stars. Ist ja klar, Lockstrip und Lighting 1A Connection und der Tunden wollen Fusi Trap und Darkest Fetzen. Alter, was wollen Sie? Ich weiß es auch nicht. Was reden die da, Alter? Ja, keine Ahnung. Geht überhaupt nicht. Nein, versteh was gar nichts. Ja, nicht. Ich hab mir letztens deine Tracks angehört, sie sind so fake, girl. Und dachte mir, wem die faken Tracks wohl gehören. Wir burn. Unser Ziel, deine Texte zerstören. Wir hören auf niemanden und keinen in der Szene. Wir sind on top und machen keine Fehler. Andere Rapper, andere Sitten, andere Rapper. Diese Scheiße. Ha, ich hab nichts zu meckern. Freezy, Trap und Ackers, wir sind nice und dreist. Biss uns nicht ans Bein, sonst zahlst du den Preis. Ich weiß, der Beweis, zwei Tracks der Sonderklasse. Es beweist, dass wir Gangster-Rapper besonders hassen. Das ist euer Ende, euer Untergang. Du weißt, Trapper-Hits, das ist unser Stand. Am Rand, Border-Hits, nehmen auf stundenlang. Lochs mit Lighting 1A Connection. Und der Dunden wollen Freezy, Trap und Ackers fetzen. Was geht mit denen? Ich weiß auch nicht. Glaubst du, sie sind cool? Ja, voll. Und eh scheiße. Ja, voll. Ist nicht? Irre. Einfach komplett behindert. Na, passt. Geh dann. Okay. Ja. Na, passt. Sehr.